Behalt die Nachbarn schon wach mit der Squad nach dem Blatt. Negro, Kaffer, der Jack, den ist klatscht. Uppercut, Pott, Public auf Fuß, auf in Mitte von Stadt. Negro, Negro, die Stimmung am Kippen, gefickt wird mit Blicken, gelöst wird mit Stichen. Fulas auf Kripo, scheiß mal auf Spilo, Bunker mein Para und spar viel paar Kilos. Kein Crack-Niveau wie Zigos auf Bülo, will High-Class, Laylas mit trainierten Kulos. Squad, mit der ganzen Gruppe im Studio, Hennis, die Flüchs in Lutas in Videos. Negro, Negro, Black, mit Fokus, Fokus, Fokus, Fokus, bei dem Lotus, Lotus, Mulatus, Vatus, rote Polos, Lacoste Modus, wenn du Master schaffst du. Bretter, Bretter, auf Liga, Becher, Sattler, Weller, schon wieder Duft, der Nigger. Member, Stecher, Schlepper, Schmetter, Better, Better, nimm ich Black Barretta. Publix im Kiez, alles ein Spiel, Negro, mach mich ne Kaffer und baller ins Mikrofon. Scheiß mal auf Seasing, Hot, wir lieber Typico, Scheine für Scheine, Land, Risiko, Risiko. Sportanzug aus dem Kokosor, Loco Squad, Loco Squad, inshallah bei Dolop in Ecuador. Matador, Matador, will den Sportanzug aus dem Kokosor, Loco Squad, Loco Squad, will ich mir ne Kachi aus Salvador. Matador, pssst, Popot, ich bin mit der Squad, schlag auf den Kopfpot, nimm mir den Pottot, rippe dich beim Kott und renn, wenn der Kopf kommt. Schlag die Scheibe vom Benz ein und hol mir das Navi von TomTom. Ich muss sehen, wie ich rumkomm, Nummer 10, Hazard, Trikot aus London. Abdul, Rahman, Baba, Puto, Premier League Football, Berlin Squad, ich fühl mich hier wohl. Leilas, Finesse, Mafa, Lekol. Wamu, Negro, Wamu, Negro. Bleib in Bewegung, Bunker, dein Jinjo. Fick auf Bewegung, die Schlampe von Ampu, da kriegt heute Denon. Negro, Gang, Loco, ich bin mit der Squad. Mach was ich will mit der Squad. Tritt durch die Front vor, mach noch einen Schritt vor. Renn vor den Cosford und sicher mein Komfort. Negro, Loco, Brigada, Brigada, Berlin, Loco, Brigada. Pekin, Verteiler wie Santa. Negro, Para, Hunter, Papa, Mosambikaner. Sniff, guter Jugend, sein Schneeball. Sniff, Sniff, Bruder, illegal. Grüß, Mohammed, Osama und Jalal. Hol mir die Handy aus KDB Regal. Bruder, egal ob, mit kriminell Gelder. Wünsch mir den SL mit Innenraum in Leder. Dicker, Sicker, hungriger Nigger. Lokus vor Bande, Weltmutter Ficker. Sportanzug aus dem Kokosor, Loco Squad, Loco Squad, inshallah bei Dolop in Ecuador. Matador, Matador, will den Sportanzug aus dem Kokosor, Loco Squad, Loco Squad, willst mir ne Kachi aus Salvador. Matador, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco, Matador, Loco